Kundgabe 1571. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.08.1940. Selbsterlösung. Liebe. Aufgeben des Willens. Es kann keine Erlösung geben für ein Wesen, das sich nicht dem göttlichen Willen unterstellt. Zwar gehen auch ihm fortgesetzt Hinweise zu, deren Beachten es auf den rechten Weg führen kann, wenn es sich nicht offen widersetzt. Es gibt keine andere Möglichkeit der Selbsterlösung als durch die Hingabe des eigenen Willens, da dieser doch den Abfall von Gott herbeigeführt hat. Solange das Wesen sich sträubt, solange es selbst stärker zu sein glaubt, also noch sich widersetzlich äußern möchte, ist ein Freiwerden aus der Form unmöglich. Es gibt keinen Weg zu Gott, als durch Dienen in Liebe sich zu gestalten zu einem Lichtwesen. Und Dienen in Liebe ist ein bewusstes Sich-Unterordnen dem, der die ewige Liebe selbst ist. Der dienende Mensch wird immer etwas tun, was dem Mitmenschen zum Segen gereicht. Er wird die Not zu lindern versuchen, das Leid tragen helfen. Er wird bemüht sein, das Los des Mitmenschen zu verbessern. Und er wird immer bereit sein für ihn. Und alles dieses setzt Liebe voraus, und folglich wird er jene Werke mit Gott verrichten, denn alles Handeln in Liebe muss ihn mit der ewigen Liebe selbst verbinden, da Gott selbst in jedem Werk der Liebe gegenwärtig ist. Und wo Gott ist, hat keine andere Macht Raum und Gewalt. Also ist der Mensch erlöst von dieser, so er nur mit Gott verbunden ist. Und mit Gott verbunden sein heißt, auch alles tun, was Gott zu tun ihm vorschreibt. Es heißt, seinen eigenen Willen gänzlich aufgeben und Gottes Willen allein gelten zu lassen. Es heißt ferner, ganz und gar im göttlichen Willen aufgehen, alles ausführen, was zur Selbsterlösung beiträgt, für Leib und Seele seines Nächsten zu sorgen und Gott zu dienen in tiefster Liebe und Demut. Es wird dem Wesen oft nicht leicht fallen zu dienen, wo es lieber herrschen möchte. Doch die Liebe zu Gott ist Triebkraft zu jeder Dienstleistung, und diese Liebe gibt ihm Kraft. Denn so der Mensch zu Gott in Liebe entbrennt, erfasst die göttliche Liebe gleichfalls das Erdenkind, und es spürt diese Liebe in vermehrtem Verlangen nach ihm. Und es dienet immer freudiger, je inniger es durch die Liebe mit Gott verbunden ist. Amen.